الكلمة حول التوحيد الحقيقة كنت أود أن تكون مازال أطول من ذلك، لكن نقتصر عليها لعلها أن تكون فيه بركة إن شاء الله. Also, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Das Wort über التوحيد und über das Wort des Tauhid, wir wollten es eigentlich noch länger halten, aber inshallah, wir werden es kürzen und wir bitten Allah, dass er Baraka in das Wort gibt, dass wir es verstehen und Nutzen daraus ziehen. Und jetzt werden wir inshallah Fragen und Antworten machen bis Salat al-Isha. Und nach Salat al-Isha inshallah gehen wir. Egal welches Thema? Egal. Offene Fragen, Jani. Al-Ukasha hat euch, ist euch zuvor gekommen, wie der Prophet gesagt hat, Al-Ukasha, das ist derjenige, der reinhaut. Ja. Ich lese den kurzen Hadith vor. Bei Bukhari überliefert, Nummer 0206, Urwa ibn al-Mujira berichtet von seinem Vater, dass dieser sagte, ich befand mich einmal mit dem Propheten, Allah Segen und Friede auf ihm, auf einer Reise. Ich beugte mich eifrig, um ihm die Schuhe auszuziehen. Da sagte er, lass sie, denn ich zog sie an, als meine Füße im reinen Zustand waren. Er strich dann über die Schuhe. Was ist die Frage? Ja, wie haben wir den Hadith zu verstehen und wie wenden wir den Hadith an? كيف نفهم الحديث وكيف نستعمل به؟ طبعا إذا كان الإنسان لبس الخف أو الجورب طبعا بعد الوضوء فيستطيع أن يمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. Also natürlich, wenn eine Person nach dem Wudu die Socken oder Ledersocken anzieht, so kann Schuhe oder sogar Schuhe oder sogar Schuhe barakallahu fik, so kann er darüber streichen einen Tag und eine Nacht, beziehungsweise 24 Stunden, bis er bis wir der nächste Tag beginnt. Und jedes Mal, wenn er Wudu nimmt, so muss er sie nicht ausziehen. Und sie kann er darüber streichen. Es sei denn, er wird Junub, das heißt, er braucht die ganze Körperwaschung. وانتقد وضوءه فلا يستطيع ان يمسح لا يستطيع ان يمسح لا بد من وضوء جديد oder er hat sie ausgezogen und den Wudu verloren zuvor, so muss er das noch mal muss er sie noch mal waschen bei dem Wudu und dann sie wieder anziehen. يعني يستطيع 24 ساعه يستطيع يمسح 24 ساعه في حاله انه يعني ظل لابسا للجورب او للخف او للحذاء طيلة هذه المدة. أما إذا خلعه في أثناء المدة وانتقض الوضوء فلا يستطيع أن يستمر في المسح. 24 ولا 5 صلوات؟ لا 24 ساعة. ما نقول 5 صلوات لأن قد يكون أكثر. Das heißt, dann kann er vom ersten Mal streichen 24 Stunden lang die Socken oder was auch immer das ist, kann er anhaben und danach muss er wieder die Füße waschen. Und wie streichen? والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. Und der Musafir Drei Tage und die Nächte. Damit. Das heißt, wie viele Stunden? Das heißt, was sagen wir zu den Leuten, was da verbreitet ist? Die sagen, das geht nur über Ledersocken. Bei diesen Socken ist ein Wurde ungültig. Und ماذا نقول عن من يقول هذا فقط للخفين؟ هذا غير صحيح لأن الرواية وردت في الجورب. الرواية صحيحة وصححها الشيخ الألباني. Und das مسح على الجوربين وكتب فيه القاسمي كتابا أو رسالة وحققها الشيخ الألباني. فمسح ورد في الحديث أنه مسح على جوربيه وأنه مسح على خفيه وأنه مسح على نعليه. Also, das geht nicht, dass man das so sagt, weil es wird auch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam neben dem, dass er über die Leder Socken gestrichen hat, hat er auch über Socken gestrichen und über seine Sandalen oder Schuhen. وهذا نعمة في الشتاء. Und das ist eine Gunst in der Zeit vom Winter. Ja. Gibt es so dicke, die die Socken haben müssen? Weil es gibt manche Leute, die sagen, wenn man die Füße genau. Und erkennen kann unter den Socken, dann darf man nicht drüber streichen. Zum Beispiel Sheikh bin Bas sagt, du musst ungefähr die Dicke haben, dass man die Füße nicht erkennen kann. Also, ja, die Haut der Füße. Min al-shurut an yakun ma huwa al-jawrib هل يعني إذا هو جاء يعني غليظ أو يكون شفاف شفاف وترى الرجل أو بالثقب أو كيف الحقيقة الثقب لا يهم، الثقب لا يهم، إذا كان فيه ثقوب هذا لا يهم. الصحابة كانوا فقراء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن نقطع أن جواربهم كان فيها ثقوب لأن الصحابة كانوا فقراء. Was die Löcher angeht, so ist das, so spielt es keine Rolle, weil wir gehen davon aus, dass die Sahaba radiallahu anhum Fuqara waren, das heißt bedürftig und mit Gewissheit nicht so schöne Socken wie wir heute hatten und auch mit Löchern besät waren. Amma jawrab shaffaf, fal haqiqa la yanbaghi an yakuna al-jawrab shaffaf, ma al-fa'ida minhu. وإنما الجوارب الشفافة عادة يستخدمها النساء. Yeah. Und was aber die Dicke angeht oder dass sie durchsichtig sind sogar, so also die wenn sie durchsichtig sind, was die durchsichtigen Socken angeht, so hat es keinen Nutzen in dem, wenn man durchsichtige Socken hat, weil die Socken sollten ja wärmen und schützen. Und eigentlich durchsichtige Socken verwenden eher Frauen. يجوز المسح عليهما، نعم، هو كما قال بعض السلف امسحه ما تعلق برجلك، ما دام انه في رجلك امسح عليه، يعني امسح عليه ما تعلق برجلك. Wie die Salaf gesagt haben, streiche über das, was du an deinen Füßen hast, solange du sie auf deinen Füßen hast. Und dann gibt's noch einen, die Knöchel, müssen die Knöchel bedeckt sein oder nicht bedeckt? Ja, Moment, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. يعني وبالنسبة للنعل كيف يعني طول يعني إلى أين وهذه أشياء يعني؟ كيف؟ نعل. نعم نعل. أي نعل سواء كان يغطي الكعبين أو لا يغطي الكعبين. أي نعل يعني أي حذاء بشرط أن يلبسه وهو متوضئ، الشروط المعروفة. فإذا كان لبس النعل وهو متوضئ، وبطبيعة الحال النعل لابد أن يكون طاهرا، أقصد ليس فيه نجاسة. فإذا كان النعل فيه نجاسة يعني لا يستطيع أن يلبسه، ينبغي أن يلبس النعل وهو طاهر. ونفس بالجوارب، إذا يعني لا يعني ليس فوق الكعبين لا يهم، هذا ليس بشرط. هذا لا يوجد دليل على هذا الشرط. Es gibt keinen Beweis dafür, dass das eine der Bedingungen ist, dass es über die Knöchel ragen muss, egal ob das Socken sind, Ledersocken oder Schuhe. Die können auch darunter sein. Ja. Und bei den Schuhen ist es einfach noch wichtig, dass die sauber sind. Dass die sauber sind, das heißt rein von Unreinheit, wie zum Beispiel Kot und Urin und ja. So kann die Person die bekannte Zeitspanne darüber streichen, das heißt, wenn der Muqim ist, ortsmäßig, dann kann er darüber streichen 24 Stunden nach dem ersten Streichen, und wenn er Musafir ist, nach dem ersten Streichen 72 Stunden. واذا خلع الجورب او الحذاء وهو متوضئ ولبسه وهو ما زال متوضئا فهذا لا يؤثر. اذا خلع الجورب او الحذاء وهو ما زال على وضوئه فيستمر في المسح. Und wenn er Wudu genommen hat, die Socken anzieht und dann den Wudu noch nicht verloren hat und er sie wieder auszieht und wieder anzieht, wenn der den Wudu noch nicht verloren hat, so spielt das keine Rolle und es schadet nichts. Auch wenn man die jetzt zwischendurch auszieht. Ja. Mhm. Auch zwischendurch, aber du hast den Wudu, den ersten, auf den du sie nachher angezogen hast, noch nicht verloren. Wenn du ihn verlierst und Wudu nimmst und wieder ausziehst, dann etwas anderes. Aber das hier. Ja. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch den Wudu verlieren, dann den Wudu nehmen und darüber streichen und sie ausziehen und dann beten. Gut, idha ta'khudh al-wudu talbis wa ani wa tafqud al-wudu thumma tamsah. إذا فقدت الوضوء وأنت طبعا لابس الجورب، نعم، إذا فقدت الوضوء وأنت لابس الجورب فتتوضأ وتمسح على الجورب وبعد ذلك تخلع الجورب وتصلي، مش إشكال. Das heißt, wenn du den Wudu nimmst und du ziehst die Socken an, dann verlierst du den Wudu und du nimmst ihn und schreist über die Socken. Dann ziehst du die Socken aus, dann kannst du darin beten. Dann kannst du so beten. Also, Wudu'uk sahih. Nein, nicht kaputt. Wudu'uk sahih. وعندنا في ذلك أثر علي. أثر عن علي. Und hier gibt es eine Überlieferung von Ali radiallahu anhu. أنه مسح على نعليه. dass er über seine Schuhe gestrichen hat. Und dann hat er sie ausgezogen und ist in den Masjid hineingetreten. Ich habe eine andere Frage über einen Hadith, über den Mubtadi, also wo der Professor sagt, wer einen Mubtadi in Schutz nimmt, also beherbergt, auf den ist die Fluch Allahs, Malaika und der gesamten Menschheit. Ich habe von einem anderen Bruder gehört, dass das bezogen ist auf Mekka. Und Medina. Und Medina, ja. Genau. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. توجد رواية أن هذا في مكة والمدينة وتوجد رواية عامة. Es gibt eine Überlieferung, dass das nur für مكة والمدينة gilt und eine andere ليست مكة لا المدينة. توجد رواية عن المدينة. Es gibt eine رواية nur auf مدينة bezogen und nicht مكة, nur مدينة. والرواية الأخرى عامة عامة. Und eine andere Überlieferung im Allgemein. Ja, ist das so generell, ja. وإيش الرواية الخاصة للتعلق بالمدينة؟ قال صلى الله عليه وسلم المدينة تحرم من عير إلى ثور. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا هذه الرواية إيش اللي تتعلق بالمدينة. أما الرواية العامة فهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. كيف يا الحديث؟ يعني تبدأ بالحديث الأول إن شاء الله وكلمة بكلمة يعني كما فعلنا إلى الآن. كما فعلنا أخي ما تظن Moment إن شاء الله. Okay, zwei nochmal, zwei Überlieferungen. Die erste, die sich auf Medina bezieht, so ist das der Hadith. المدينة حرم. Die مدينة ist حرم. حرم ist ein Ort. لا يجوز فيها القتال ولا يجوز قطع الشجر ولا. حرم ist ein wie ein heiliger Ort. Das heißt, es ist nicht erlaubt, ein geschützter Ort. In ihm ist es nicht erlaubt zu kämpfen, zu töten und so weiter. Ne? قطع الشجر وكذا. Und das Abschneiden von Bäumen und so. المدينة حرم من عير إلى ثور. Das ist Medina ist geschützt von عير إلى ثور. مكان اسمه. Das sind von einem Ort zum anderen zwei Orte. حدود. Das sind die Grenzen. Gewesen. من أحدث فيها حدثا. Wer in ihr eine Erneuerung oder Erneuerung einführt. هذا المقصود به البدعة. Damit ist beabsichtigt البدعة. أو الجريمة. Oder ein Verbrechen. جريمة يعني. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. Oder einen محدث, das heißt jemand erneuern, schützt. المحدث نقول فيه نفس الشيء قد يكون المبتدع وقد يكون ايضا المجرم. Das sagen wir das gleiche, entweder ist ein Mubtadi oder ein Verbrecher. اي نعم. او محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. So ist derjenige, das heißt der sie macht oder einen schützt oder beherbergt, so ist auf ihn der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt. هذه ايش الروايه الخاصه. Und das ist die spezifische Überlieferung. Spezifisch auf Medina bezogen. Und das, die zweite, die allgemeine Aussage ist von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er gesagt hat. Also Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, er sagt, ich habe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam vier Worte auswendig gelernt. لعن الله من لعن والديه. Allah hat verflucht, wer seine Eltern verflucht. لعن الله من آوى محدثا. Und Allah verflucht, wer Allah hat verflucht, wer einen Erneuerer beherbergt oder schützt. يحميه يسكنه. Das heißt, er beherbergt ihn. Er gibt ihm Platz in seine Wohnung. Versteckmöglichkeit. لعن الله من ذبح لغير الله. Und auch Allah verflucht, wer für jemand anderen neben Allah schlachtet oder opfert. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض ما هي؟ هي الحدود التي تكون ما بين أرض وأخرى. يعني كل إنسان عنده أرض يجعل حدود، حدود هذا أرضي أنا من كذا إلى كذا، صح ولا؟ كل واحد عنده أرض يجعل حدود، أرضي أنا من كذا إلى كذا. فيجي واحد يغير هذه الحدود، لماذا؟ من أجل إيش؟ أن يكبر، يوسع أرضه ويأخذ من أرض جاري. أنت عندك أرض صغيرة وجارك عنده أرض كبيرة، تغير هذه الحدود، تغيرها لماذا؟ حتى تكبر. هذا في البلاد فقط أو حتى مثلا أنا أخذ من أرضك مثلا تكون جاري وأنا طب في كل مكان هذا، سواء كان في قصدك أنت في الصحراء ولا في المدينة ولا في أي مكان، أي مكان. المهم أنا عندي أرض فأغير الحدود، لماذا؟ من أجل أني أوسع أرضي. أنا أرضي مفروض تكون 500 متر، فأنا إيش أجعلها 600 متر وأخذ إيش من أرضك، لماذا؟ يعني تغير الحدود، أغير الحدود من أجل أني أوسع أرضي، فهذا طبعا هذا ملعون. ففلوخة الله denjenigen der die Grenzen versetzt. Das heißt auch auf jede einzelne Person bezogen, das heißt, wenn er zum Beispiel sein, von seinem Land ausweitet, das heißt, er versetzt die Grenze, dass er von vielleicht seinem Nachbarn teilnimmt, damit er sein Land verbreitet, erweitert. Verflucht sind die von Allah. Allah. Das sind die Herbergen, ne? Das ist auch gemeint, wenn ein Mubtadi bei einem Bitte unterstützt oder sagt, ihn für Entschuldigung sucht. Ah, الدفاع عن المبتدع. وهذا هو المقصود. هل يدخل في ذلك أم لا؟ Also سؤال جيد. Geht in das, in diesen Hadith auch hinein, dass man, wenn man den beschützt, der eine Bitte macht, ja nicht. الحقيقة يخشى أن يدخل في ذلك. Ja, die Tatsache ist, man fürchtet darum, dass auch das darunter fällt. لأن العلماء قالوا أن الدفاع أن الدفاع عن المبتدع شر من الإيواء، شر من الإيواء يعني أسوأ. أنت إذا دفعت عنه يعني ممكن أنت يعني تأوي المبتدع، تأويه عندك وبعد ذلك إيش يخرج وأنت تكاره لذلك، لكن إذا دفعت عنه معنى ذلك أنك تساعد على نشر البدعة وهذا أخطر. Die Ulema sagen, das ist noch schlimmer, denn wenn du ein Mubtadi, ein Erneuer in der Religion, wenn du ihn unterstützt in dem, was er sagt und ihn in Schutz nimmst, das ist schlimmer, weil wenn er bei dir kommt und du ihm in Schutz gewährst, in deinem Haus, vielleicht geht er dann danach raus und du hast ihn. Aber wenn du ihn beschützt, das heißt, du hast eine Bida gern und du unterstützt die. Ja. Ja. Du unterstützt das Verbreiten der Bida. لأن الناس سيحسنون به الظن، وإذا أحسنوا به الظن سيأخذون منه بدعته. Und wenn, weil die Menschen werden danach Gutes denken von dieser Person. وبعد ذلك يأخذون بدعته. Dann werden sie von ihm die Bid'ah nehmen. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي سؤال. طيب أخ. Gut, ich habe eine andere Frage bezüglich Akida. Allah sagt im Koran ja an mehreren Stellen, vielleicht nur einer, Allah Alem, dass er sieben Himmel und sieben Erden erschaffen hat. Meine Frage ist bezüglich der sieben Erden. Es gibt dazu verschiedene Meinungen und ein Bruder hat mir etwas mitgeteilt, ein Hadith. Und dazu habe ich jetzt eine Frage. Er meinte, dass es sieben, wohl in meinem Hadith steht, dass es sieben Erden gibt wie diese und auf jeder Erde gibt es einen Nuh, einen Ibrahim und so weiter. Gibt es diesen Hadith? Ist er authentisch? Und was hat das auf sich? Und wenn es ihn gibt, wie kommen dann die anderen Leute dazu zu sagen, damit sind die sieben Erdschichten gemeint, was eine verbreitete Meinung ist? بالنسبة سبع سبع سبع أراضين نعم أراضين كيف يعني ما هو الفهم من هذا؟ وهو سمع أن هناك اختلافان وأن واحد منهم يقولون أنه سبعة يعني أراضين نعم يعني مقصود أني فعلا يوجد سبع هذه أرض كهذه الأرض نعم وفي كلهن يوجد من نوح ومن آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإلى آخره. ما شاء الله. إذن كوبي يعني كل نبي في منه عدة كوبي يعني نسخة. كوبينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طبعا باطل. هذا باطل. Das ist verwerflich. Zweifelsohne, أخي. Das ist verwerflich. So etwas ist verwerflich. هذا باطل. باطل جدا. أما المقصود بهذا بسبع أراضين فالراجح والله أعلم أن هذه الطبقات السبع للأرض، فالله سبحانه وتعالى يعني كما جعل السماوات سبعا وبعضها فوق بعض، كذلك الأرض هي سبع طبقات وبعضها فوق بعض نفس الشيء. ومن أخذ شبرا، من اقتطع شبرا يعني من الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، يعني يقيد بسلسلة ولا تكون هذه السلسلة في هذه الأرض بل تكون في الأرض السابعة، يقيد يعني من سبع أراضي، توقعه الله من سبع أراضي. Das heißt, und die stärkere Meinung, wahrscheinliche Meinung ist, dass, dass es sieben Schichten, Stufen gibt, wie du das gesagt hast. Wie es auch so ist, dass es sieben Himmel gibt, so hat auch Allah gemacht, dass es sieben Stufen von Erden gibt. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das wäre auch... So, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, wenn du ein Schibr, das ist so eine Handspanne, von der Erde nimmst, so wirst du am Tag des jüngsten Gerichts an diesen Teil gekettet. Diesen Teil gekettet. Als Strafe oder so, ich weiß nicht. Wenn ich habe zu meiner eigenen Frage jetzt eine Detailfrage noch. Also, weil an yani, yes'al, marra ukhra, an Herrn. Die geht auch in zwei Richtungen. Einmal die sieben Himmel, habe ich gerade den Scheich verstanden, dass damit die sieben Himmel in dieser Atmosphäre gemeint sind. Aber ich kenne das so, dass die sieben Himmel damit gemeint sind, dass das Universum der unterste Himmel ist und über dem Universum. Ach nein, er hat nicht gesagt, das sind sieben Sphären. Habe ich falsch verstanden. Ja, das sind keine sieben Sphären, gut, von denen sprechen wir nicht. Dann ist gut. Dann ist kein Ta'wil gemacht. Dann ist diese andere Abschaltung noch. Ja. Nämlich, soweit ich weiß, gibt es in einem Tafsir, dass unter der siebten Erde ein Fisch namens Nun ist. Und wenn er sich bewegt, dann bewegt die Erde quasi. Das ist authentisch. Ach, und das soll Abu Bakr al-Jazari meines Wissens drinstehen. Abu Bakr al-Jazari. Also auf allem, ob es da steht. Also auf allem. Ida hunak sebat, yani aradin wa sebat tabakat kama kult, anna tahta al-tabak al-sabih yujid samak. Nun. Wa yani... Hadithu khurafatin ya umma amri. Okay. قال العرب حديث خرافة يا أم عمرو. أين أتى بهذا؟ دي عرب سي زاكبي. was für eine خرافة يعني. wie sagst du denn? was verfälscht ist. was für ein schiefer Hadith يعني. هو أم محمد. gibt es in seiner Überlieferung؟ لا نعرف حديث بهذا المعنى. لا نعرف حديث بهذا المعنى. وإذا كان هو يقول أخذ هذا من أبو بكر الجزائري فيرد عليه لأن الشيخ أبو بكر الجزائري. يعني وفقه الله طبعا هو عنده بعض الأخطاء فيتساهل حتى في الأحاديث الضعيفة وأيضا عنده أخطاء حتى في المنهج. So ein Hadith gibt es nicht und wenn er von Abu Bakr al-Jazair ist, so ist er auf ihn zurückzuführen und er soll darauf zurückgewiesen und er soll darauf zurückgewiesen werden. Ach, ich bringe mal das, was er gesagt hat. Und er sagt weiter, yani was ihn angeht, Allah möge ihm yani zum Guten helfen und ihm yani Erfolg geben. Aber wir wissen von ihm, yani, dass er sehr einfach ist beim Hadith und nicht so aufpasst, weißt du, mit dem, was er nimmt. Und er hat auch Fehler im Manhaj, dass ihr wisst. So lasst mal diese Zeug. Und er zum Beispiel schützt von Jamaat al-Tabligh. Er schützt die Jamaat al-Tabligh. Yani, Leute, ich denke, ihr kennt die großen Ulema. Yani, wir haben von sauberem und reinem Wasser gesprochen und von unrein. Wer sind die? Und die Fehler von Jamaat al-Tabligh, die sind bekannt, Leute. Das sind so offensichtliche Fehler, das erkennt ihr. Ja. Auf jeden Fall. Hat die Frage aufgehört oder geht es weiter? Nein, das mit dem Fisch nun hat mich durcheinander gebracht. Ja. Den gibt es nicht, Achi, vergiss den Fisch. Den gibt es nicht. Ja. الأخ أخي حطوا فراغ لا هنا لا شيخ خبا جزين دست دين أخ سؤال يا ich wollte nur fragen ich habe gelesen in العقيدة الحموية dass Allah zwei rechte Hände hat und in Kitab und Tawhid von Sheikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab habe ich gelesen dass Allah einen rechten und einen linken Hand hat. قرأ في الحموية أن الله تبارك وتعالى إنه يدين له يدين وكلتا يدي ربي يمين يمين ويمنى وقرأ في كتاب التوحيد وقرأ في كتاب التوحيد أن الله تبارك وتعالى له يد أخرى توصف بالشمال توصف اليد الأخرى بالشمال طبعا هذا أيضا في خلاف بين العلماء natürlich in dem gibt es tatsächlich eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten Sehr aufpassen, Leute. Jetzt so, gut, okay. Gut aufpassen, Leute. Ja, die Antwort ist noch nicht gekommen. Die geht weiter jetzt. فالله تبارك وتعالى لا شك أن له يدين كريمتين عظيمتين. Also erstmal auf Allah bezogen und seine Hände, so gibt es keinen Zweifel, dass er Hände hat, zwei Hände, und dass sie كريمتين sind, das heißt gutmütig, also Allah gibt, er ist großzügig, ja, gebende und gewaltige. Ja. ولا شك أن كلتا يدي ربي يمين معناه كلتا يدي ربي مبارك بخلاف الإنسان أنه يستخدم اليد اليسرى فيما لا يليق أما الرب تبارك وتعالى فكلتا يديه يمين فلا كلاهما يعني كلتا يدي ربي يمين فلا نقول أن يد الله تبارك وتعالى الشمال أنها أقل من اليمين لا نقول هذا أعوذ بالله ولكن نقول كلتا يدي ربي يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإنسان الذي تكون يده طبعا الشمال أقل من اليد اليمنى وتستخدم الشمال فيما لا يليق أخي من فضلك أخي هذا لا أريد أخي أن أترجم كما يعني نعم يعني فهمت ولكن أفضل أن تفوق أخي هذا أخي هذا أخي ليس لأنني لا أستطيع أنني كيف أقول يعني أنت افهم الجواب أنت افهم الجواب وترجم قل أخي مرة يعني ليس كلمة ولكن حتى أنت فهمت الجواب يعني عند الله يعني يدين يعني كلتين يمينتان يعني كلتا يدي ربي يمين بمعنى مبارك عزو. بخلاف الإنسان قلنا الإنسان يعني يده الشمال أقل من اليد اليمنى عزو. ولذلك الشمال تجد الإنسان يستخدم الشمال في أنه يستنجي وكذا يطهر نفسه عزو grundlegend ist es ja so beim Menschen er hat eine linke und rechte Hand und die linke ist eigentlich meistens was die Schwäche die schlechtere und die schwächere und die mit der das Unreine macht und so weiter und kein Zweifel auch Allah hat zwei Hände und beide sind recht im Sinne von mit der Bedeutung von dass sie beide Mubarak sind das heißt segensreich sind ja. لا نقول أن الشمال أقل من اليمين في حق الرب في حق الرب سبحانه وتعالى ما نقول أن يده الشمال أقل من يده اليمين. Wir sagen nicht, dass seine linke weniger als die rechte ist im Recht, was sie verdient. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. Und Allah sagt im Koran und die Juden sagen Allahs Hand ist geschlossen. بمعنى أنه يعني بخيل. Das mit der Bedeutung dass er geizig ist. Das heißt, er gibt es. Aber sie haben nicht gesagt, die Juden haben nicht gesagt, Allah hat keine Hand. Schauen wir es mal an. Aber sie sagen jedoch, Allahs Hand ist geschlossen. Demnach sind sie besser von dieser Sicht aus, von diesem. Besser als die Asha'ira. الأشاعرة قالوا إن الله ليس له يد. والدي sagen sogar Allah hat keine Hand. واليهود قالوا يد الله مغلولة. Und die Juden sagen Allahs Hand ist zu. سبحان الله سبحان الله. لكن الله تبارك وتعالى قال رد عليهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم يعني هذا رد عليهم وأن الله تبارك وتعالى يجعل أيديهم مغلولة يوم القيامة يعني بالسلاسل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بالعطاء والرزق بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Also und Allah sagt weiter auf das, was die Juden sagen, um sie zurückzuweisen, sagt er, nein, es ist vielmehr, dass ihre Hände geschlossen sind, der Juden ihre Hände geschlossen sind. Na, wenn ihr mal erholt, wenn ihr غلت أيديهم قال تعالى ردا عليه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Und sie sind verflucht für das, was sie sagten. بل يداه sondern. Sondern, na, seine beiden Hände sind weit offen. Und. Und er gibt, wie er will. مقصود طبعا بالرزق والعطاء. Das heißt mit Rizq, mit Versorgung und Gaben. والخير. Und den vom Guten, wie er will, ohne Grenzen. فمعنى حديث كلتا يدي ربي يمين معناه مبارك. Und das heißt, die Bedeutung vom Hadith, beide der Hände Allahs sind recht, heißt, sie sind wohltätig, gütig und gebend, segensreich und so weiter. Mubarak. Ja, und ja, im Gegensatz zum Mensch. أما مسألة هل تسمى اليد الأخرى شمال أم لا؟ طبعا اختلفت الروايات. رواية جاءت اليد الأخرى. ورواية قال يده الشمال. اختلف الرواة في ذلك وكلتا الروايتين صحيحة. Also, was die andere, was andere geht, so ist das eine andere Fragestellung. Hier geht es um das Wesen. Schau, Achid, hier geht es um das Wesen. Ist Allahs Hand auf der linken Seite eine linke Hand? Yani hal yad Allah al yusr al yum al ukhra naam yusr tusamma shimal aw la tusamma shimal qul al riwayat ja'at riwaya qala yaduhu al ukhra wa ja'at riwaya yaduhu al shimal wa kilta al riwayatayn sahih. Die Frage ist, kann man für die andere Hand, das heißt nicht die rechte, die andere Hand, kann man für die sagen, dass das die linke Hand ist oder dass das die andere Hand ist? Und es gibt zwei Hadith hier diesbezüglich. Und beide sind authentisch. Und eine ist, dass man kann sagen, Allahs, die andere, das ist die andere Hand, und die andere Riwaya, die andere Überlieferung heißt oder lautet, das ist die linke Hand Allahs. Und beide sind authentisch. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يميل إلى أن جواز وصف يد الله الأخرى بالشمال. Und Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, er neigt zu dem und zu der Meinung, dass man sagt, dass Allahs andere Hand die linke Hand ist, weil das auch eine Überlieferung ist, die authentisch ist. Und das ist nicht das gleiche wie das andere, Karim. Und Sheikh al-Islam Taymi, hasab ilmi, يعني لما ذكر الحديث كلتا يدي ربي يمين لا يقصد أن اليد الأخرى لا تسمى شمال. ما نعرف قوله في هذه المسألة. لا أعرف قوله في هذه المسألة. لكن هو ذكر الحديث كلتا يدي ربي يمين وقلنا لكم معنى كلتا يدي ربي يمين معناه كلتا يدي ربي مبارك. الشيخ الإسلام ابن تيمية und er ist sich nicht ganz sicher, was sein Standpunkt hierzu war, aber als er den Hadith erwähnt hat, so hat er nicht gesagt, dass Allah keine linke Hand hat. Und und wir haben euch erklärt, was heißt, beide Hände sind recht, das heißt Karim. Ja. Ja. Also zwei verschiedene Dinge. Fala ta'arud, inshallah, beinama Suri Hamawiyya und beinama Kitab Tawhid. So gibt es demnach keine Widersprüche zwischen Hamawiyya und Kitab Tawhid. Ich sage noch, könnte ja sein. Natürlich. So gibt es das nicht einfach nur, dass du das weißt, dass sie keine mit einer Fitna kommt. Na, natürlich. Ja. لكن توجد بعض مسائل العقيدة القليلة اختلف فيها العلماء اختلف فيها السلف فلا بأس بالاختلاف في بعض مسائل العقيدة التي اختلف فيها السلف. Und es gibt einige kleine Angelegenheiten, in der die Salaf auseinandergingen und hierzu لا بأس أو لا ماذا قلت لا بأس في ذلك فلا بأس الاختلاف في المسائل يعني التي اختلف فيها السلف. So ist nichts weiter in dem, wenn das Angelegenheiten sind, in der die Salaf auseinandergingen. مثل wie zum Beispiel هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بعين رأسه أو رآه بقلبه. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah Isra gesehen mit seinen bloßen Augen oder mit seinem Herzen? Hier sind sich auseinandergegangen. Und hier sind sie auseinandergegangen, die Sahaba radiallahu anhu. Ibn Abbas yuthbit. Ibn Abbas bestätigt das und sagt ja, er hat. Aisha tunkir. Und sie sagt wiederum, Aisha radiallahu anha sagt und verleugnet das, sagt nein, das ist nicht so. وليس الخلاف في الرؤيا يوم القيامة وإنما الخلاف في ليلة الإسراء. Und Achtung, der Khilaf, die Meinungsverschiedenheit bezieht sich nicht auf das Sehen Allahs يوم القيامة, sondern sehen Allahs am Tag, an diesem Tag, يعني von إسراء. كذلك من المسائل اللي اختلفوا فيها الصحابة عذاب القبر, هل يكون على الروح والجسد أو يكون على الروح فقط أو على الجسد فقط؟ اختلف في ذلك السلف أيضا. Und auch bezüglich der Frage oder Farida, die Frage des. كذلك عذاب القبر هل هو على الروح والجسد أو على الروح فقط أو على يعني الجسد فقط أيضا اختلف في ذلك السلف. So ist es auch bei der Bestrafung im Grab. Ist es hier im Grab gemeint die Bestrafung nur die Seele oder die Seele und der Körper oder nur der Körper und nur die Seele oder der Körper oder beides? Da haben die Salaf اختلاف gehabt. Die haben sich dort unterschieden. واختلفوا في أول المخلوقات هل هو العرش أو القلم؟ Und sie haben sich auch unterschieden in den ersten Geschöpfen. Ist es der Thron oder der Stift? فمثلا هذه المسائل اللي اختلفوا فيها السلف يعني وكذلك مسألة طبعا وصف الله بالشمال هل يوصف الله بالشمال؟ Und da sind sich die Salaf uneinig gewesen, haben sie Khilaf gehabt und auch bei der Sache von der Hand Allahs links oder rechts, da waren sie auch uneinig. فهذه المسائل اختلفوا فيها السلف فلا بأس أن نختلف في المسائل التي اختلف فيها السلف. Also da waren sich die Salaf uneinig, also ist es nicht Schlimmes dran, wenn man Ikhtilaf hat in den gleichen Sachen, wie die Salaf auch Ikhtilaf hatten. لأننا قلنا إذا قلنا أن الذي يختلف في هذه المسائل يكون ضالا معنى ذلك أننا نضلل السلف. Also wenn wir in diesen Sachen dann sagen würden, jemand zu dem der Ikhtilaf hat, dass er in der Irre gegangen ist, dann würden wir auch sagen, dass die Salaf in die Irre gegangen sind. هذه مسائل قليلة لكن قليلة. Das sind Kleinigkeiten. لكن مسائل العقيدة توحيد يعني مسائل التوحيد والعقيدة من حيث أصولها وأصلها فلا يوجد فيها اختلاف البتة. Und in den Sachen von Aqida und Tawhid in ihren Grundlagen da gibt es absolut kein اختلاف. الحمد لله. الحمد لله. Nächste Frage. Der Bruder hat schon länger gefragt. Ich habe mit einem Imam gesprochen und der glaubt nicht, dass Imam Mehdi kommen wird und Dajjal und Isa a.s. und der dann als ich ihm gesagt habe, dass ich daran glaube, er hat mir so eine Frage gestellt, ob Isa a.s. als Prophet wiederkommen wird oder als kein Prophet. Und der hat gemeint, wenn er als Prophet kommen wird, was ist dann mit der Aussage, dass der Prophet heute der Letzte ist? Eine Sekunde kurz. عيسى عندما يأتي يوم القيامة سيأتي على أنه ما أكمل هو سأل لا هو سأل عن إمام تكلم طيب إيش السؤال بس استفراغ هو جاب تعارض Wenn das so ist, dann ist ja der Prophet Sallallahu nicht der letzte Prophet. Und wenn er als Nicht-Prophet kommen wird, was ist dann mit seiner Bezeichnung als Prophet? نقول أن عيسى يوم القيامة أو في آخر الزمان ليس في يوم القيامة ولا في آخر الزمان عندما ينزل عيسى في آخر الزمان ينزل على أنه حاكم يحكم بشريعة الإسلام. Und wir glauben, dass Isa عليه السلام, wenn er in der letzten Zeit herunterkommt, dann wir glauben, dass er als ein Richter kommt, der die Scharia nach der Scharia richten wird. Und dass er, wenn er wiederkommt, das Kreuz zerstört und die Jizya die Kirchensteuer einfordern wird. Nein, Kirchensteuer. Was sagst du? Kirchensteuer. Dass er das Schwein töten wird. Schutzgeld. Dass er das Schwein töten wird und dass er das Schutzgeld einführt. Kaputt. Dass er das Schwein töten wird und das Schutzgeld einführt. Nein, ich dachte, dass er die abschafft. Entschuldigung, tut mir leid. فإذا يعني عيسى عندما ينزل في آخر الزمان إنما ينزل كمصلح ولا ينزل أنه رسول. Okay, und Isa, alayhi salam, Isa, wenn er herabgesandt wird, er wird als ein Wiedergutmacher herabgesandt, also eine Person, die Gutes wieder herstellt und nicht als Prophet. ولذلك يعني في آخر الزمان عندما ينزل عيسى يجب حتى النصارى يعني يؤمنون به حتى النصارى الذين يرونه يؤمنون به. Und wenn Isa alayhi salam herabkommt wieder, dann ist es verpflichtend für die Christen an ihn zu glauben. فلا يوجد تعارض ما بين نزول عيسى في آخر الزمان وما بين كون محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والرسل. لا يوجد تعارض بين هذا وهذا. Und in dieser Sache ist keine kein Widerspruch, dass der Prophet sallallahu alayhi salam der letzte Prophet ist und dass Isa alayhi salam herabkommt zur gleichen Zeit. أما إنكار نزول عيسى في آخر الزمان وإنكار خروج المهدي وإنكار خروج الدجال. فطبعا هذا في أحاديث متواترة صحيحة في الصحيحين وغيرهما، والذي ينكر هذا يعني نخشى عليه من الكفر، لأن الأحاديث في ذلك متواترة. Also und wer jetzt ablehnt, dass Isa herabgesandt kommt und dass Al-Mahdi kommt und so weiter, da gibt und Dajjal kommt, barakallahu fik. Und in diesen Sachen ist es so, da gibt es Ahadith Mutawatira, die höchste Stufe, mehrfach überliefert, hundertprozentig richtige Ahadith. Da gibt es Beweise, die das widerlegen, und zwar, dass er kommt und dass sie kommen. Und das heißt jetzt, wir haben Angst um ihn, dass er Kafir ist. Also wir fürchten, dass er Kafir ist, wenn er sowas sagt. فبعض الناس طبعا يؤول مجيء الخروج الدجال فيقول المقصود بالدجال هو هذه الحضارة العصرية، فيقول إن هذه الحضارة أيضا هي عوراء لأنها اهتمت بالدنيا وتركت الآخرة، فيؤول أحاديث الدجال ويقول المقصود بذلك هو هذه الحضارة العصرية. Und es gibt viele von ihnen, die das Kommen von Dajjal folgend erklären. Und zwar sagen sie, das ist unser heutiger Zeitpunkt, so ist unser Zustand von dem ganzen Schlimmen und Bösen, was es gibt, und diese Kultur, die hier herrscht, von diesem Kufr und Schirk und Unglaube und schlechten Sachen, so sie erklären, dass sie sagen, das ist Dajjal. العلم هذا العلم الحديث العلم الحديث يعني تكنولوجي الحضارة العصرية هذه. Sie sagen zum Beispiel auch, dass die Technologie und diese Sache, die jetzt stattfindet mit dieser Technologie und Fortschritt und Wissenschaft, dass das der Dajjal ist. ماذا تقصد يؤولون؟ يؤولون أحاديث الدجال ويقولون المقصود بها هي هذه الحضارة. يؤولون، das heißt, sie sagen noch, er kommt, er ist schon gekommen oder er wird jetzt kommen. Und die يؤولون يعني يحرفون. يحرفون. Hey, deshalb frage ich, Achim. Deshalb frage ich, weil ich so nicht verstehe. يحرفون. تأويل، تحريف. Okay. ولذلك هذا الرجل يعني يجب أن تبين له الأدلة في ذلك، والأدلة في ذلك كما قلت صريحة وصحيحة غاية الصراحة. Also wir sagen, dass يوجد مجلدان في هذا الموضوع، كتب رسالة. يعني أحد طلبة العلم كتب رسالة في هذا الموضوع وعرضت على الشيخ عبد المحسن عباد، وهي من أروع ما يكون في مجلدين أحاديث المهدي. Es gibt zwei Bänder davon, die über das Thema sprechen, und zwar sind die Bänder von Abdul Muhsin Abbad, und in diesen Bändern wird das erklärt mit Ahadith, die richtig sind. Na, تفضل. Es gibt in Nur Sura Nur 62. Da steht es, die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben, und wenn sie bei ihm in einer für alle wichtigen Angelegenheit versammelt sind, nicht eher weggehen, als bis sie ihm um Erlaubnis gebeten haben. Gilt das jetzt nur 62. Der Zeit vom Propheten, wichtige Angelegenheiten. Ist das eine Versammlung oder zum Beispiel Vorträge von den Propheten? Oder war das jetzt nur da? Oder gilt das auch jetzt für hier, wenn der Sheikh zum Beispiel Vortrag macht und nicht, dass man jetzt nicht einfach aufsteht und geht so? Ja, das ist nur für den Nabi sallallahu alaihi wa sallam oder für Dinge wichtig oder zum Beispiel jetzt. يعني لا يجوز أن تقوم إنما المؤمنون قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كان معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية في الأصل هي للنبي صلى الله عليه وسلم. Diese آية ist in der Grundlage für unseren Propheten صلى الله عليه وسلم herabgesandt worden. ولكن لا ينبغي للمسلم إذا كان يعني أراد أن يدخل في أمر من الأمور العظيمة التي تهم الأمة، لا ينبغي أن يتصرف يعني حول هذا الأمر إلا بعد أن يسأل أهل العلم. Und es ist nicht für einen Muslim, dass wenn es um eine gewaltige Sache für die Umma geht, eine Sache, die sehr hoch ist, sehr gewaltig ist, es ist nicht für einen Muslim, dass er das dann entscheidet, bevor er die Leute des Wissens gefragt hat. Du hast gemeint, wegen dem Rein- und Rauskommen, wegen dem... Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt gehen muss, sollte man den Sheikh wegen, weil er jetzt sein... Wenn ich jetzt alle kenne, alle... Hat nichts damit zu tun, nein. Aber das ist kein Zweifel, es ist von gutem Benehmen, den Gelehrten gegenüber und den Leuten des Wissens gegenüber. Ich wollte jetzt gehen, Es ist nicht Pflicht, aber es ist von der Tür, wie man sich mit den Gelehrten verhält. لكن بالنسبة للموضوع أن الإنسان أن الإنسان يرجع لأهل العلم في المسائل الجامعة أو في الأمور التي تهم الأمة القضايا الجامعة التي تهم الأمة يدل على ذلك قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فإذا حدث أمر من الأمور التي تتعلق بالأمة ومصير الأمة قضايا الحرب والسلم و المسائل التي تهم الأمة مثل الآن مثلا يريد الناس أن يزيلوا مثلا ولي الأمر ويقولون هيا نأتي بمظاهرات وكذا هذا أمر إيش عام هذا أمر عام يهم المسلمين فينبغي إيش أن يرجعوا لي أهل العلم أن يرجعوا لي أهل العلم ويسألوهم عن هذا الأمر قبل أن يتصرفوا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ونشروه عبر إيش فيسبوك نشروه عبر الفيسبوك وإذا ولو ردوه الآن ينشرونه عبر الفيسبوك ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم بدل أن يسألوا العلماء صاروا ينشرون هذا فيما بينهم هيا نفعل كذا هيا نغير الحاكم هيا لا حول ولا قوة إلا بالله. Das ist so, dass es nicht für einen Muslim jetzt ist, dass er sich nicht gehört für einen Muslim, dass er jetzt Sachen, große gewaltige Sachen, die die Umma angehen, wie zum Beispiel jetzt hier das Auflehnen gegen die Herrscher, das jetzt gerade passiert ist. Ja, mögen uns alle davor bewahren, dass wir den Herrschern auflehnen, ja, und so. Solche Sachen, dass sie da selber entscheiden und ins Facebook reingehen und anfangen zu sagen, hey Jungs, haut rein hier, lehnen wir uns mal gegen den Herrscher auf. Und diese Leute, die haben nicht die Gelehrten gefragt, was sie dazu sagen. Und sie haben keine Ahnung und sie haben das nicht durchgenommen, dieses Thema. Und sie gehen nach Facebook und was weiß ich wo im Internet und sprühen das Ganze da so rum und sagen, komm, wir machen jetzt Auflehnung gegen den Herrscher. Das gehört sich nicht für ein Gläubigen. لكن هذه آية أخرى. Das ist aber eine andere. نعم. Und jetzt du kannst die الآن an die سؤال يوجد هنا شخص. ولك. إن شاء الله. عن دي سؤال مهم. يوجد شخص قد يستفيد من هذا السؤال. يمكن تحذر من جلوس أبو أنس وأمثاله والذي سب شيخ ربيع بالحمق مجهل. هو في الحقيقة هو يدعي الناس إلى دروس عند إلى أخذ علم عند أبو أنس وهكذا ويعني حتى تفهم الناس يعني لا بأس إن شاء الله الحقيقة أن هؤلاء للأسف ما رأيناهم إلا مخالفين للعلماء وطاعنين في أهل السنة ويحذرون ليس فقط من يعني لا يطعنون فقط في المشايخ السلفيين بل يطعنون حتى في الإخوة السلفيين. Also meine Frage war so gewesen, dass يعني هذا أبو أنس ولا أبو الحسين هذا شو اسمه حسن دباغ ولا أبو دجانة ولا من ثاني هكذا أبو آل أبو آل وغيرهم فللأسف الحقيقة للأسف يعني نقول أن هؤلاء على غير الهدي وعلى غير السنة وعلى غير طريق السلف ونقول هذا يعني للأسف. Das ist und das ist meine Frage gewesen und zwar ob es erlaubt ist von Leuten wie Abu Anas, der diese Islamschule in Braunschweig hat, Wissen zu nehmen und das ob es erlaubt ist zu ihm hinzugehen und aufzurufen, dass man bei ihm lernen kann, seinen Stoff, den er da verbreitet, lernen darf, ob das erlaubt ist im Islam. Und hat der Sheikh dann gesagt, dass es so ist, dass dieser Sheikh Abu Anas oder diese Person, dieses Individuum Abu Anas, über ihn ist bekannt geworden, dass er warnt vor den Salaf-Gelehrten. Ja? Also dass er vor Salafis warnt, das sehr, sehr gewaltig und sehr schlimm ist. Und er warnt vor den Gelehrten und er warnt vor den Leuten der Salafia. Und es ist das Gleiche, im Prinzip ist es dann auch so, und das ist schade, wir sagen nicht, dass wir uns freuen, dass Abu Anas vor den Salafis warnt, denn das ist die schlimmste Stufe von Mubtadi'a, eine der schlimmsten Stufen. Wir freuen uns nicht darüber, sondern das ist schade. Also wir bedauern das, dass Abu Anas und solche Konsorten sowas machen, möge alle sie recht leiten und zum Beispiel auch Abu Adam und Abu Alia und Dabbach, Hassan Dabbach, ja, und Abu Dujana und Abu Hussein, ja, diese Leute. Wir sind nicht froh, sondern wir sind traurig darüber, dass sie abgeirrt sind vom Weg. Und man darf natürlich nicht von ihnen nehmen, es ist verboten, zu ihnen zu gehen und es ist verboten, Wissen von ihnen zu nehmen, weil sie mit Mubtadi'a sind und weil wir gesehen haben, dass sie viele, viele Sachen haben sie Bid'a und haben Erneuerungen und kein Wissen. Und deswegen wir raten davon ab, bei ihm zu nehmen. Na. ونحن نحذر الشباب أن يذهبوا إليهم لأنكم ليس عندكم علم حتى تعرفوا أخطاءهم. إذا كان الإنسان عنده علم يستطيع أن يعرف أخطاءهم، لكن الذي ليس عنده علم كما قلنا سيختلط عليه الحق بالباطل ويلبس عليه. Und wir warnen die Jugend davor und den Leuten, die neu sind und gerade auch die Jüngeren im Wissen und die noch nicht Schüler des Wissens sind, richtige Schüler, dorthin zu gehen bei diesen Leuten, auch wenn sie versuchen, das Gute, was auf jeden Fall in keinem Zweifel bestimmt in irgendwelchen Sachen von ihnen vorhanden ist, zu nehmen und das Schlechte zu lassen. Weil diese Leute, die wollen da hingehen und eben die wollen versuchen, das Gute zu nehmen und das Schlechte zu lassen, obwohl sie selber noch nichts gelernt haben im Islam. Sie wissen nicht, was die Bedingungen von La ilaha illallah sind. Das sind kleine Sachen, die wissen sie nicht ganz genau. Deswegen dürfen wir nicht das machen. Aber für die Schüler des Wissens, aber was ich damit meine ist, oder was der Schiff damit meint ist, Tolab al-Ilm sind die Leute, die wirklich Schüler des Wissens sind. Ja, die wirklich auch Grundlagen haben, verstanden haben. Für die ist es, inshallah, erlaubt auch, dass sie von solchen Leuten eventuell Gutes nehmen können, aber auch dann Vorsicht zu genießen. Wir fürchten um sie, dass wenn sie dorthin gehen, dass sie das Schlechte nicht vom Guten unterscheiden können und dass man ihnen eine Schubha einwirft. Und dass sie Zweifel bekommen und dann für sie Liebe und Mittel Hara, Abu Anas, Ta'anaf Sheikh Rabi'a. ويقول عن الشيخ ربيع أنه أحمق. هذا الرجل الحقيقة ما كنت أتصور أن يقول هذه الكلمة، لكن هذا يدل على حمقه هو. كيف يطعن في عالم كبير من علماء الأمة وقد عرفه العلماء وأثنوا عليه ومدحوه، ومنهم الألباني قال عنه حامل لواء الجرح والتعديل، ومنهم الشيخ العتيمين الذي مدحه وقال أني لا أحتاج أن تسألوني عن الشيخ ربيع، بل هو الذي يسأل عني. والشيخ بن باز معروف ثناؤه على الشيخ ربيع مرات كثيرة، والفوزان وغيره من العلماء يأتي هو ويقول الشيخ ربيع أحمق. كيف؟ Also und es ist auch so, dass dieser Abu Anas ist bekannt geworden, uns bekannt geworden, dass er über den Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, den großen gelehrten Sheikh Rabi' gesagt hat, dass er ein Vollidiot ist oder dass er dumm ist. Ja? Und wie kann man über Sheikh Rabi sagen, dass er dumm ist, wenn doch Sheikh al-Albani und Sheikh Fawzan und die ganz großen Gelehrten der Umma, Rahimahullah und Ibn Uthaymin, nur Gutes gesprochen haben und ihn empfohlen haben und ihm gesagt haben, dass er Gelehrter ist und ihn gelobt haben und hochgemacht haben. Das weist darauf hin, dass er der Dumme ist. Das weist darauf hin, dass er der Vollidiot ist, in dem Fall. Abu Hussein. Wir freuen uns nicht darüber. أبو الحسين إيش سمعنا عنه اليوم؟ من أبو الحسين بهم هؤلاء شيخ الثامن اتصال بشيخ الثامن. لا في كلمة سيئة قالها نفسي. الصحابة يقول شيخ ربيع يطعن في الصحابة. أي نعم نعم هذه الكلمة التي أردت أن أذكرها. هذا الرجل حسن الدباغ أبو الحسين هداه الله يقول أن الشيخ ربيع يسب الصحابة. ثم يقول الصحابة رضي الله عنهم. يعني هو يتردى والشيخ ربيع يسب فما أقبح هذا وهذا كله على عيون من أجل الدفاع عن شيخه وحبيبه عدنان عرعور الهالك الذي الحمد لله قد سقط وخر على على الأرض وأهلكه أهل السنة حتى سميناه في الأشرطة صريع أهل السنة أصبح صريعا لأهل السنة لأن أهل السنة الحمد لله ردوا عليه ردودا أهلكتهم. Und das ist uns heute bekannt geworden, dass Hassan Dabbagh, dieser Abu al-Hussein wird er auch genannt, dass er gesagt hat, dass Sheikh Rabi' gesagt hat über die Sahaba, er hat sie beschimpft. Also er sagt, dass Sheikh Rabi' die Sahaba beschimpft hat. Ja? Er beschimpft sie, Sheikh Rabi' beschimpft Sahaba. Also ein großer Gelehrter, Allama hafidahullah, Sheikh Rabi' beschimpft Sahaba. Ja? Und Hassan Dabbagh sagt, radiyallahu anhum. Ja? Hassan Dabbagh, ein kleiner, nichts, ein überhaupt nichts, ja? Der sagt, radiyallahu anhum. Und das ist sehr, sehr gefährlich und sehr schlimm. Und das ist ein Vollidiot, der sowas nur machen kann. Kein normaler Mensch mit einem normalen Wissen. So, er sagt, und weiter ist es dann so, dass... Das heißt, er sagt, Sheikh Rabi hat das über die Sahaba gesagt und hat sie nicht schlecht gesprochen, er hat sie beflucht. Er hat sie beflucht. Und mehrere beim Namen beflucht. Und das hat er natürlich nur gemacht, seinem lieben Sheikh Adnan Ar-Ur zu gefallen. Weil ihr müsst wissen, liebe Brüder, dass dieser Hassan Dabbagh der große Liebling von Adnan Ar-Ur ist. Und Adnan Ar-Ur ist von allen Gelehrten in den Eimer geworfen worden und kritisiert worden. Und alle warnen von ihm und sagen, er ist irre gegangen und leitet irre und ist ein Erneuerer. Und das heißt, dass dieser Hassan Dabbagh das für seinen Sheikh gemacht hat Und in den, der Sheikh hat ihn widerlegt, Alhamdulillah, schon sehr, sehr lang. Da war der Sheikh, Adnan al-Ul hat er widerlegt, der Sheikh von Hassan Dabach. Und da war der Sheikh, Alhamdulillah, ungefähr 23 Jahre alt. Und da hat er den Sheikh Adnan al-Ul schon in seiner fast Kindheit, kann man sagen, schon widerlegt. Und dann hat er dann dem... und da hat er den Adnan Arul, also den Sheikh von Hassan Dabach, schon damals schon genannt, Kämpfer gegen die Sunna begründet. Er war Kämpfer gegen die Sunna. Er ist ein Kämpfer gegen die Sunna. Er kämpft gegen die Sunna. So. Ja. Und zumal alle Ulama sind über ihn hergezogen. Alle zusammen, mashallah. Sind über, also kein über Zweifel über, den, über diesen Typ. Und der Dabach, der beschützt ihn. Ganz klar. ويسمي السلفيين يسمي أهل السنة السلفيين بإيش تاما بتاماغوتشي Tamagotchi. Er hat zu allen Salafis gesagt, dass sie kleine, dumme, hungrige Tamagotchi sind. Und wenn man sie nicht füttert, dann sterben sie. كذلك السلفيين يقول لا يعيشون إلا بالفتنة يعني لا يعيشون إلا بالجرح والتعديل والفتنة يقول كذلك التاماغوتشي يعني لا تعيش إلا بأن تطعمها وأن يعني كذا يشبه يعني ما فعل هذا أحد حتى عرعور ما فعل هذا يشبه السلفيين بهذه اللعبة أو بهذه اللعبة التي هي على شكل حيوان ويلعب به الأطفال تعرفون هذه اللعبة وأنا لا أعرفها للأسف فيقول يعني يقول أن السلفيين يصف السلفيين بأنهم تاماغوتشي لا حول ولا قوة حسان داباخ ist schlimmer wie sein geliebter Sheikh oder sein geliebtes Individuum ja sage ich jetzt mal Adnan Arul weil er noch heftiger hergeht er beschimpft alle Salafier alle Salafiyun heutzutage die es gibt Alhamdulillah der beschimpft er und sagt dass sie kleine dumme Tamagotchi sind die Fitna suchen und wenn man sie nicht nichts zu fressen gibt dann sterben sie ja und sie weil sie sich mit Jarh und Ta'dil beschäftigen was in der Ahlus Sunnah wal Jamaa und der Salafiyya bekannt ist dass sie Fitna machen ja und deswegen beschimpft er sie so und deswegen warnen wir vor diesen Leuten wie Hassan Dabach diesen Bügler oder was auch immer und Subhanallah Subhanallah اتصل هو بالشيخ العثيمين ويقول للناس انه قد سال الشيخ العثيمين حول عرعور مع اني اعرف ان هذا الاتصال قديم وقبل ان يعرف الشيخ العثيمين حقيقه عدنان عرعور فالشيخ العثيمين قد ذكرت له قواعد عرعور فحطمها تحطيما وقال انها قواعد مداهنه عندما قام احد الاخوه من هولندا وانا اعرف هذا الاخ قام احد الاخوه من هولندا وهو صاحبنا اتصل بالشيخ العثيمين وسجل وجعلنا هذا في الاشرطه التي فيها الرد على على على عرعور سال هو يعني الاخ هذا سال الشيخ العثيمين عن قواعد عرعور فردها الشيخ العثيمين وقال هذه قواعد مداهنه يعني لحمايه اهل البدع und es ist auch so dass Hassan Dabach versucht hat die Leute zu täuschen indem er ein Telefonat mit Ibn Thaymin rahimahullah rahmatan wasi'a aufgezeichnet hat und das den Leuten gezeigt hat und in diesem Telefonat war es so in dieser Zeit dass Ibn Thaymin noch nicht hundertprozentig Bescheid wusste über Adnan Arur um seine Stellung und diesen falschen Qawaid nicht informiert war. So, und Hassan Dabach hat auch, wie ich vom Bruder noch mitbekommen habe, in diesem Vorzeigeprojekt für die Leute, um sie irre zu leiten, hat er dann das geschnitten, die Antwort von Ibn Thaymin rausgeschnitten. Das heißt, Hassan Dabach redet mit Ibn Thaymin und danach schneidet er die Antwort von Ibn Thaymin raus und sagt, auf Deutsch sagt er dann wieder, weil die Leute bei ihm verstehen ja kein Arabisch, die sagen dann, haha, habt ihr gehört? Ja, so, und dann hat der... das Wichtigste hat er weggelassen. Na. Und dann hat der, also er hat die Leute getäuscht, hat gesagt, haha, habt ihr gehört? Obwohl der Sheikh Ibn Thaymin schon abgeschnitten wurde, nichts mehr gesagt hat, ja, hat's rausgeschnitten. So, dann hat der, und dann hat der Sheikh hier, Abu Ishaq hat dann damals, es war dann so, dass er damals schon ein Freund von ihm und die Leute, mit denen zusammen Adnan al-Ur widerlegt haben, sie haben ihn angerufen, Ibn Thaymin, ja, und haben ihn gefragt über Qawaid von Adnan Arur und was er über diese Qawaid denkt und قال الشيخ ابن تيمين حطمها تحطيما وقال ان قواعد مداهنه und er hat wortwörtlich das hat der Sheikh wortwörtlich er hat die Qawaid also die Grundlagen die der Adnan Arur erfunden hat er hat sie zerschmettert kaputt gemacht okay das ist das was Abu Ishaq heute hier sagt ja so وهذا الهاتف موجود المكالمة موجودة. Und diese Aufnahme mit Ibn Thaymin ist noch vorhanden. أخونا نعرفه هذا. Ja. Den Bruder, der das gemacht hat damals, Jazallahu khair, der ist bekannt. Der ist noch da. أي نعم. وبالنسبة للشيخ العثيمين الحقيقة سألناه أيضا عن عرعور. نحن سألناه عن عرعور. طبعا عن عرعور الآن لا يحتاج إلى كلام لأنه قد انتهى أمره. لكن بس للتاريخ حتى يعرف سألناه العثيمين عن عرعور فقال أنا لا أعرفه. فقال أنا لا أعرفه. ولكن علمي أن له كتابا في المناسك والمواقيت منع عندنا في المملكة. الله أكبر. الله أكبر. يقصد الكتاب الذي قال فيه عرعور واخترع فيه الاختراع العجيب عندما قال أن جدة ميقات، وقد غاب هذا عن علماء من يعني من الصحابة ومن يعني زمن السلف، يعني إلى يومنا هذا غاب عنهم أن جدة ميقات. Und es war dann so, dass dass der Abu Ishaq jetzt gerade erklärt hat, dass damals schon angerufen, sie haben den persönlich auch nochmal angerufen, Sheikh Ibn Thamin, und haben ihn gefragt an, also über Adnan Arour, über diesen schönen großen Sheikh von yani von Hassan der Bach, ja. So, sie haben ihn über ihn gefragt, ja, und sie haben gefragt, was ist denn Ihre Meinung jetzt über diesen Adnan Arour, ja, Ibn Thamin? Und Ibn Thamin hat gesagt, ich kenne diesen Typ gar nicht, ja. Ibn Thamin hat gesagt, und diese Aufnahme ist schon auch vorhanden, gesagt, dieser Typ ist nur bekannt durch ein Buch bei mir. Und dieses Buch, ja, wurde bei uns in Saudi-Arabien verboten. Und sagt der Abu Ishaq hier gleich, warum. Und zwar wurde das Buch verboten, weil in diesem Buch der sechste Miqat frei erfunden wurde, den es nicht existiert. Der Prophet Sassim hat 5 Mawaqit beschrieben, ja, von Hajj und Umrah, Hunna lahun, und der Dabbagh, der hat gesagt, oder nee, der Adnan Arour, der Chef von Dabbagh, der hat gesagt, nee, wir brauchen einen sechsten Miqat. Und wegen dieser Bid'ah, wegen dieser schlimmen Bid'ah, haben sie das Buch in Saudi-Arabien verboten. Das wird das schon ein Beweis, dass wir diese Leute einfach am besten ablehnen, weil es gibt ja Gelehrte, Alhamdulillah. هذا قبل أن يحذر من العلماء، يعني هذا قبل ما تأتي الردود على Arour. Und das war davor, هذا الكتاب. Und das war bevor es angefangen hat, dass alle Gelehrten gegen Arour gewarnt haben. Das war davor noch. Das war davor schon. سبحان الله سبحان الله. فعلى كل حال هذا أبو الحسين الحقيقة تبين أنه منحرف انحراف شديد ويحب عرعور أكثر من حبه للحق، يعني حبه لعرعور أكثر من حبه للحق. Und es ist klar geworden, dass dieser Hassan al-Dabbagh den Adnan Arour so viel liebt oder so viel liebt, also liebt mehr als die Wahrheit schon. Ja, er ist richtig verknallt in ihn, dass er den mehr liebt als die Wahrheit. Und der ist abgeirrt, sagt hier Abu Ishaq, er ist abgehört und er ist verfälscht und er ist falsch und hat Falschheit. Das, was er macht, macht er nicht für den Schutz des Islam, der Sunna, sondern für den Schutz seines Scheichs. Ach, ich habe schon mal mitbekommen, dass er irgendwie gesagt hat zu irgendeinem, nur weil mein Scheich so ist, heißt das nicht, dass ich auch so bin. أخي هو قال حسن دباخي قال في أحد أشخاص لما سئل قالهم يعني لا يعني أنا شيخي أدنان أقول هكذا أنا كذلك هكذا يعني لا يعني أنا شيخي يمكن منحرف هكذا يقصد منحرف أنا كذلك منحرف لا أنا لا هكذا يكون تبرر من الشيخ ولكن في نفس الوقت يتلاعب على كل حال بس في كلمة في المكالمة أريد أن أقولها لكم سأل هو الشيخ العتيمين وأنا سمعت المكالمة سأل الشيخ العثيمين وقال له هل يجوز يعني إذا اختلف العلماء حول شخص فقام بعض العلماء بعضهم بدعه وبعضهم يعني مدحه يقول هل يجوز نحن أن يعني نطعن يعني لأننا نحن أخذنا بتعديل يعني العلماء الذين عدلوه هل يجوز للآخرين أن يطعنوا فينا أو أن يطعنوا فينا. Also das war auch so, dass Hassan Dabbagh den Ibn Thamin rahimahullah rahmatan wasi'a, Sheikh den Allama, gefragt hat am Telefon, ist es denn erlaubt für uns, dass wenn zum Beispiel eine Person, über die zweimal gesprochen wurde, einmal wurde über sie Jarh gemacht und einmal Ta'dil, ja, einmal wurde sie kritisiert und einmal wurde sie gelobt. Und wenn wir diese Person dann loben, sagt Hassan Dabbagh, wenn wir diese Person loben, ist es für sie erlaubt, die Jarh gemacht haben, uns zu tadeln. فقال الشيخ العثيمين يعني لا يجوز قال الشيخ العثيمين لا يجوز هذا إلا إذا خالف السلف سبحان الله يعني هذه الجواب كما يقال على الجرح قال له إلا إذا خالف السلف وكأن الشيخ لاحظ أن هذا الرجل ليس على طريق السلف يقول له أنه لا يجوز لهم أن يبدعوكم إلا إذا خالفتم السلف وفعلا سبحان الله هم ليسوا على طريقة السلف وهذا تجدونه في المكالمة. Und danach hat der Sheikh Ibn Thamin dann geantwortet, rahimahullah, mit dem Wasi'a. Er hat gesagt zu dem Dabbagh, er hat gesagt, sie dürfen euch nicht kritisieren, außer wenn ihr den Salaf zuwidergehandelt habt, außer wenn ihr Khilaf mit ihnen gehabt habt, Unterschiede gehabt habt. Wenn ihr dann eine unterschiedliche Sache mit dem Salaf habt, dann dürfen sie euch kritisieren. Und er sagt weiter, als hätte er gut aufgepasst, was er sagt und ihn ertappt in dem, dass er kein Salafi ist. Und hier eine enttäuschende Spiel macht. Ja. Und die spielen nachher, die lügen nachher, die lügen ganz klar. Er sagt, nein, habe ich nicht gesagt. und dann bringen sie nur das Tape. Und tausendfach hat er es gesagt. Tadda, ja. Ist das ein Anzeichen der Heuchler, die zum Beispiel Esan gehört haben, gehen, oder ist das jetzt Iqama? Es gibt so ein Hadith, ich weiß jetzt nicht, ob das für den Iqama ist. Munafiqin, idha sam'u al-adhan, an yadhhabu. طبعا هذا في حديث صحيح نعم ولذلك يجب عليك ان تنتظر حتى تؤدى الصلاه ان شاء الله ist für dich inshallah verpflichtend zu warten bis das Gebet verrichtet wird. الا الا مثلا اذا عنده عذر قوي جدا عذر يعني يكون شيء خطير يعني مثلا اذا جعل سيارته في البارك وربما تاتيه يعني غرامه وشيء من هذا القبيل ولا يستطيع دفع هذه الغرامة فلا بد أن يخرج. Also außer wenn wirklich was ganz ganz Schlimmes, die oberste Notlage passiert, ja zum Beispiel, dass wenn irgendwas mit dem Auto ist, wenn dann ein Ding und du kannst diese Strafe dann nicht bezahlen, dass du es dann wegfährst schnell, dann aber sonst nicht. Ganz ganz Schlimmes. Ganz ganz schlimm. Ja okay. Ja. Also wenn solche Sachen anstehen. Notlage. Ja. Nicht dass du dort. عندك سؤال أظن أظن. سألت طيب. نعم. إذا أنت فرتك. Noch. Ach, ist es nicht der Verlag von Hassan Dabbagh? Zeig mal, in seinen Videos, in seinen Videos kommt immer dieses Zeichen. Ja, das ist der Verlag, natürlich. Es Sunna Verlag? Das ist der Verlag, ja. Ach, die sind alle kaputt. Alle kaputt. Deshalb sage ich, Achi, nicht mal von dem solltest du nehmen. Alle kaputt. Das ist der Verlag von Hassan Dabbagh. Ah, Taba, Dar. Taba. Oh, ja, Durus Salafi. Aqida der Sunnischen Gemeinschaft, Band 1. Und sie übersetzt. Sheikh Uthaymeen, Mohammed bin Abdul Wahab, Sheikh Al-Bani. Masallah, Amin.